man who was born to be a dictator has a right to step forward. This is what Adolf Hitler told a court in Munich in 1924 when he was tried and convicted of treason. Later, during 9 months spent in prison, he wrote Mein Kampf, a testament of hate. The masses of people do not reason, Hitler declared in his book. Like animals, they are driven forward by fanaticism and hysteria. Hitler knew exactly how to encourage fanaticism and how to generate hysteria. None were more fanatically committed to their grisly plan of murder than the company he gathered around him. Sadists, trained killers, known perverts and drunkards, all of them. Here are a few of the important ones being introduced to a huge Nazi party rally at the Berlin Sportpalast by Rudolf Hess, minister of the Third Reich. Notice the enthusiastic response and obvious enjoyment of the crowd as each Nazi speaks. Dank Ihrer Führung wird Deutschland sein Ziel erreichen, Heimat zu sein. Heimat zu sein für alle Deutschen der Welt. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! One by one, Hitler's henchmen addressed the howling throng. The hall is packed, and a sea of faces fills the nearby streets. 750,000 persons, more people than there are in Delaware, or Idaho, or Montana. First to speak is Otto Dietrich, Nazi Party boss. Denn die Wahrheit ist das Fundament, mit dem die Macht der Presse steht und fällt. Und dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet, das ist die einzige Forderung, die wir an die Presse auch des Auslandes stellen. Julius Streicher, Gauleiter of Nuremberg and boss of the stormtroopers. Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. Robert Ley, boss of the German Labor Front. All unsere Arbeit muss von einem einzigen Gedanken beherrscht werden, den deutschen Arbeiter zu einem aufrechten, stolzen und gleichberechtigten Volksgenossen zu machen. Hans Frank, Nazi legal brain and notorious military governor of Poland. Ich kann nur als Führer der deutschen Rechtsdiener sagen, dass da das Fundament des nationalsozialistischen Staates die nationalsozialistische Rechtsordnung ist, für uns unser oberster Führer auch der oberste Gerichtsherr ist. Und dass wir, die wir wissen, wie heilig gerade unserem Führer die Grundsätze dieses Rechtslebens sind, auch ihren Volksgenossen versichern können, ihr Leben, auch ihr bürgerliches Dasein ist gesichert in diesem nationalsozialistischen Staat der Ordnung, der Freiheit und des Rechts. Joseph Goebbels, Nazi Minister of Propaganda and intimate of Hitler himself. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Hitler considered himself a great orator. He was always fascinated by his own diabolical logic. Here he is, urging 200,000 young Germans assembled inside and outside a Berlin Sportpalast to actively take part in the Nazi orgy of human destruction. Meine deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Music took over. The Nazi propagandists made certain that there were plenty of popular marches and pieces by leading German composers to stir the faithful and win them over to unswerving loyalty to the swastika. Typical of the kinds of marches is this one, which you hear played by a Nazi military band.